fangen wir an. Ich freue mich, euch und Sie alle bei dem heutigen Vortrag begrüßen zu dürfen und freue mich sehr, Magnus Klaue vorstellen zu dürfen, den heutigen Vortragenden. Magnus Klaue, vielleicht ganz kurz ein paar biografische Worte. Er hat promoviert an der FU in Berlin über Else Lasker-Schüler. In Germanistik hat er promoviert. Arbeitet oder hat eine Zeit lang für die Jungle World, für das Lektorat gearbeitet und schreibt unter anderem auch für die Jungle World und ist im Moment mehr oder weniger freier Autor, glaube ich, ausnahmslos. Schreibt eben, wie gesagt, für die Jungle World, für die Bahamas zum Beispiel, für germanistische oder literaturwissenschaftliche Zeitungen und ist unter anderem ein Autor in dem demnächst erscheinenden Band zur Kritik der Postmoderne mit dem Titel Gegenaufklärung, zum postmodernen Beitrag oder der postmoderne Beitrag zur Barbarisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ja, so viel ein paar biografische Worte und jetzt würde ich dich bitten, dass wir vielleicht gleich in Medias Res. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ganz kurz nur, es wird ein Zettel durchgehen, genau, das hätte ich jetzt auch beinahe noch vergessen bei diesen ganzen organisatorischen Angelegenheiten. Wenn Sie, wenn ihr in Zukunft Aussendungen oder sozusagen Hinweise für weitere Veranstaltungen bekommen wollt, dann bitte ich euch, euch damit eure E-Mail-Adresse auf diese Liste einzutragen, dann werdet ihr in den E-Mail-Verteiler aufgenommen und bekommt zukünftig Hinweise auf Veranstaltungen von uns. Gut, jetzt glaube ich, ist es aber wirklich soweit. Ja. Hallo. Was ich heute hier vortrage, ist in gewisser Weise so eine Mischung aus einem älteren Text und neueren Überlegungen. Das verdankt sich der Tatsache, dass ich gegenüber dem, was ich früher so zu diesem Uni-Streik und Bildungsthema geschrieben habe, zunehmend finde, dass man explizit stärker mal deutlich machen müsste, und darum soll es heute hauptsächlich gehen, dass dieser Bildungsbegriff, auf den man sich so emphatisch bezieht, und daran sind sich ja Bildungsprotestler und Bildungspolitiker völlig einig, dass sie diesen Bildungsbegriff so sehr hypen, dass der im deutschen Raum, und eigentlich gibt es diesen Begriff von Bildung ja auch nur in Deutschland, eine bestimmte Prägung erfahren hat, relativ früh, spätestens im ausgehenden 19. Jahrhundert, der ihn sehr problematisch macht und der es im Grunde streng genommen unmöglich macht, sich darauf eigentlich einfach so positiv zu beziehen. Was nicht unbedingt heißt, dass man nicht einen emphatischen Begriff von Bildung haben kann, aber wenn, dann muss man ihn eben gewinnen, eigentlich in Negation dieser Tradition, die den Begriff selber geprägt hat. Darum soll es heute zum Großteil gehen. Anfangen möchte ich mit einem Gelegenheitsfund, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe in Wels. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung vom Verbreitungsgrad oder Popularität dieser Zeitschrift. Malmö heißt die. Da ist von Oktober, also die vorletzte Nummer, glaube ich, da ist unter anderem ein kleiner Text, wo aus Anlass von ein Jahr Bildungsprotesten alle möglichen Antworten von Studenten, die da beteiligt waren, auf die Frage, was haben wir gelernt, zusammengetragen sind. Natürlich, anders geht es offenbar inzwischen nicht mehr in so einer Wolke, nicht? Also so einer Uni-Brennt-Cloud heißt das. Und da möchte ich mal, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht dafür gemacht ist, dass man das genau liest, ein paar Punkte vorlesen, die deutlich machen, dass es dann immanenten, also irgendwie ein Widerspruch gibt zwischen zwei Tendenzen, die aber doch notwendig zusammengehören und an der man, finde ich, so die Problematik dieser ganzen Bewegung schon gut erkennen kann. Zum einen gibt es eine Tendenz, die man eigentlich als fast schon Aufruf zum völkischen Aufstand zur Abschaffung der repräsentativen Demokratie bezeichnen kann. Also da heißt es zum Beispiel nicht auf die Frage, was haben wir gelernt. Das ist ja auch interessant, dass diese Frage überhaupt gestellt wird, nicht? Also man befindet sich offenbar von vorne bis hinten immer in der Schule und fragt sich auch selber dann eben immer nach einem Jahr, was haben wir gelernt, wie man das am Ende irgendwie eines Schuljahres eigentlich dem Lehrer antworten muss. Antwortet man das jetzt sich selbst? Eine Antwort heißt, die erste, dass das System, das haben wir gelernt, dass das System der repräsentativen Demokratie in einer Krise und oder in einem negativen Verschiebungsprozess begriffen ist. Das sagt natürlich überhaupt nichts, aber der Affekt gegen die repräsentative Demokratie zieht sich dann durch fast alle dieser Antworten. Zum Beispiel heißt es etwas weiter, die letzte Antwort, die hier abgedruckt ist, heißt, dass das momentane System der repräsentativen Demokratie nicht mehr geeignet ist, um Menschen in der modernen Welt ausreichend zu vertreten. Ein anderer Punkt heißt, was wir gelernt haben, das ist vielleicht der unheimlichste, so in der Mitte versteckt, dass die Macht nur dann vom Volk ausgeht, wenn das Volk aufsteht und sie sich nimmt. Also dieser Zug, das zieht sich durch die meisten dieser Antworten, dieser Affekt eigentlich gegen die parlamentarische Demokratie zugunsten von etwas, was man sich unter Basisdemokratie vorstellt und was angeblich besser sein soll, verbunden mit dem Duktus, das heißt auch, so heißt auch eine Antwort, dass nicht nur ich die Schnauze voll habe, also wirklich, dass wir sozusagen genug haben und dieses System zertrümmern müssen. Und in einer merkwürdigen Solidarität mit dem Volk, nicht wer auch immer das Volk in dieser einen Antwort sein soll, es sind offenbar nicht nur die Studenten gemeint. Auf der anderen Seite gibt es einen Zug, sich gerade gegen das Volk abzugrenzen und doch sozusagen um den eigenen privilegierten Status noch irgendwie retten zu können, herauszustreichen, dass das, worum es einem bei dieser Bildung geht, natürlich etwas ist, was der Pöbel nicht versteht. Also da heißt es dann eben zum Beispiel in einer anderen Antwort, also sie reden tatsächlich ganz genauso wie die Bildungspolitiker, dass wir haben gelernt, dass noch viel Arbeit notwendig ist, um Verständnis für die Notwendigkeit funktionierender Hochschulen in der Bevölkerung zu erzeugen. Gerade in den bildungsfernen Schichten findet sich kaum Verständnis für die Millionen Euro, die da reinfließen. Oder eben an anderer Stelle, dass die rechtliche Verankerung des Rechts auf Protest extrem wichtig ist, da für komplexere oder unpopuläre Themen oftmals das Verständnis in der Bevölkerung fehlt. Oder dass der Wert von Bildung den meisten Menschen immer noch unklar ist. Es gibt also einerseits dieses sich aufspielen als Volkstribunen, also im Sinne der Basisdemokratie, ist der Volksdemokratie gegen die repräsentative Demokratie. Auf der anderen Seite, und das gehört eben immer zusammen, also das gehört eigentlich so, könnte man sagen, zur Psychopathologie des Volkstribunen ja mit dazu, sich dagegen abzugrenzen und also so zu prätendieren, dass natürlich die Bevölkerung das nicht so ganz versteht. Und dann spricht man eben tatsächlich genau wie Annette Schavan oder sonst wer von den bildungsfernen Schichten, die das natürlich nicht begreifen. Also es ist offensichtlich natürlich etwas Sublimeres, mit dem man sich da beschäftigt, was man dem Mann auf der Straße irgendwie erstmal nahe bringen muss. Das sind natürlich zufällige Antworten, die wahrscheinlich auf irgendwelche Zettel notiert sind. Aber in diesem Punkt sind sie irgendwie symptomatisch, finde ich. Und auch eben, was ich am Anfang sagte, in dem Punkt, dass eben überhaupt man diese Frage stellt, was haben wir gelernt, also diesen pädagogischen Duktus auch sich selber noch sozusagen zueignet in der Selbstreflexion und auch darin, dass man sich nebenbei gesagt nicht, also dieses Verfahrens bedient, was man eigentlich so aus Managementseminaren und irgendwelchen Marketing-Veranstaltungen kennt, dass Leute irgendwelche Gedanken, die ihnen einfallen zu einem Thema, auf einen Zettel kleben, schreiben und den dann irgendwo rankleben. Also das sind ja alles so, das gehört ja zu so einer bestimmten Psychotechnologie, gegen die man sich eigentlich eher sperren sollte, wenn man irgendwas von Autonomie oder so redet. Das wird aber trotzdem freiwillig praktiziert in einem Zusammenhang, der dann auch noch als Selbstorganisation bezeichnet wird. Daran sieht man schon, dass dieser Bildungsbegriff in gewisser Weise ein Problem ist. Und darauf möchte ich eigentlich hauptsächlich heute eingehen. Denn es ist ja merkwürdig, dass, so ähnlich wie der Begriff der Exzellenz, ne, dass solche Termine jetzt wieder aufkommen und so geradezu fetischisiert werden, die eigentlich, könnte man meinen, aus einer irgendwie in einer anachronistischen Sphäre kommen, also Bildung, nicht sozusagen der Fetisch des Bildungsbürgertums, Exzellenz ist geradezu ein aristokratischer Begriff eigentlich, Und das, die Frage ist eben, inwiefern das, was heute mit Bildung bezeichnet wird, was man da einfordert, überhaupt noch mit diesem bildungsbürgerlichen Begriff von Bildung zu tun hat. Und dem möchte ich ein bisschen nachgehen. Anfangen möchte ich, das lese ich jetzt vor, aber mit was ganz anderem, nämlich mit einem Film, an dem man einige Dinge, obwohl es da um Schule und nicht um Universität geht, schon ganz gut zeigen kann, die hier so virulent werden. In Peter Weirs Film Der Club der toten Dichter, der für viele Mitte der 70er Jahre Geborenen eine ähnliche Bedeutung als pädagogischer Utopielieferant gehabt haben dürfte, wie für ältere Generationen die Feuerzangenbowle, spielt Robin Williams den linkscharismatischen, penetrant gutherzigen Lehrer John Keating, dessen Dauergrinsen für seine Schüler inmitten der repressiven Atmosphäre ihres Elite-Internats Vorschein einer durch Einbildungskraft beseelten besseren Wirklichkeit ist. In Wahrheit ist er eher ein emotionaler Fitnesstrainer und verkörpert gegenüber den abgehalfterten pädagogischen Autoritäten, die der subjektiven Befindlichkeit ihrer Schüler mit Gleichgültigkeit begegnen und nur auf Leistung pochen, den guten Papa, der jedem Zögling ein Sei-du-selbst mit auf den Weg gibt und dessen Kompetenz weniger an seinen Fähigkeiten als in seiner ganzen Person besteht. Konsequent agiert er mit vollem Körpereinsatz, wirft sich beim Gedichte rezitieren mit erröteten Wangen in die Luft, in die Brust und gibt euphorisierende Parolen von sich wie ein Fähnleinführer. Einige seiner Fans gründen die Geheimgesellschaft Club der Toten Dichter, benannt nach so einem Club, in dem dieser Lehrer selber schon war, um im Geist ihres Lehrers ohne institutionellen Zwang Gedichte lesen und schreiben zu können. Als im Zuge ihrer Partisanenaktivitäten ein Schüler verunglückt, gibt die Schulleitung dem progressiven Pädagogen die Schuld. Bevor dieser seinen Abgang hat am Ende des Films, erklingt der schüchternste Zögling das Pult und verabschiedet sich von seinem Idol mit den Worten: Captain, oh Captain, mein Captain. Aufmerksame Zuschauer haben sich schon seinerzeit gefragt, worin denn die Schulkritik dieses Films eigentlich bestehen soll. War es doch ganz einfach der letzte Schrei pädagogischer Modernisierung, der hier als das andere der schlechten Realität ausgegeben wurde? Heute ist aus dem Film noch der letzte Rest an widerständigem Potenzial gewichen. Selbst an den Universitäten lächelt jeder Juniorprofessor wie Robin Williams und strukturkonservative Dozenten werden von Bachelorstudenten gefragt, warum man denn keine Gruppenarbeit macht. Der Individualforscher, der alleine über seinen Büchern arbeitet, ist ersetzt worden durch den Motivationstrainer, für den noch die verbindlichste Erkenntnis ein Ereignis ist, und der den Examenskandidaten, deren Anzahl ein Kriterium für seine Evaluation ist, die Wahrheit aufschwatzen muss wie ein Fokusabonnement. Dabei lässt sich von John Keating lernen, wie es mit der Lust am freien Denken bestellt ist, mit der die von staatlicher Gängelung befreite Universität der Gegenwart so gerne wirbt. Im Modus der Konfrontation vom Zwang der Institution, die aus den Schülern keine guten Menschen, sondern brave Schulabgänger machen will, mit der Herzenswärme des Charismatikers, der den Schülern nicht in seiner sozialen Rolle, sondern als durch Hingabe sanktionierter Guru entgegentritt, stellt der Film nicht Norm und Freiheit, sondern zwei Modelle von Autorität gegenüber. Und die sind für so bestimmte Modernisierungstendenzen in der Pädagogik heute tatsächlich charakteristisch. Die Autorität der Institution ist repressiv, jedoch in ihrer Repression egalitär. Für sie zählt nur, was der Einzelne leistet und wie gut er gehorcht, aber nicht, wer er eigentlich ist. Die Autorität des Charismatikers dagegen appelliert an jeden Einzelnen persönlich und drängt nicht auf Einhaltung von Regeln, sondern auf Gehorsam ohne Befehl. Nicht auf abstrakte Uniformität, sondern auf individuellen Konformismus. Sie ist weniger Verbot, sondern Schutzmacht. Nicht der Schüler hat ihr gegenüber Leistungen zu erbringen, um belohnt zu werden, sondern sie schenkt dem Schüler Wärme und Vertrauen, um ihn nicht als Schüler, sondern als ganzen Menschen zu verpflichten. Solche Autorität produziert keine Freiheit, sondern refraktäres Ketzertum, das sich, wie die Schlussszene des Films zeigt, im selben Moment der sich gegen die Autorität der Institution erhebt, der im Captain personifizierten charismatischen Herrschaft umso blinder ausliefert. Im System der repressiven Institution hätte aus dem schüchternen Außenseiter womöglich ein autonomes Individuum werden können, weil Abstraktion und Vereinzelung demjenigen, der ihr standzuhalten und sie zu reflektieren vermag, zu einem starken Ich verhelfen können, das sich gegen den Prozess seiner Hervorbringung im Namen seines eigenen Prinzips wehrt. Der paternalistische Charismatiker dagegen, wie ihn der Robin Williams nicht nur in diesem Film spielt, der gegen die Institution aufmuckt, wie der Kleinbürger gegen den Staat, weil es ihm um die Menschen in ihrer Eigentlichkeit geht, sistiert diesen Prozess, indem er seinen Zöglingen den Zwang zur Vereinzelung erspart, ohne an dem institutionellen System irgendetwas zu ändern, erkauft er sich ihre persönliche Hörigkeit, in der sich ihr unverwechselbares Selbst realisieren soll. Deshalb leuchten seinen Schülern vor jeder Stunde die Augen in ehrlicher Vorfreude. Charismatische Autorität gewährt, die von der charismatischen Autorität gewährte Freiheit verschafft Lust, weil sie Protektion verschafft. Substanzielle Freiheit dagegen macht Angst vor dem Ausschluss aus der Gesellschaft, davor, dass die nächsten Menschen einem plötzlich die Fernsten werden, ja, dass man selbst ein anderer werden könnte. Also diese charismatische Autorität, die dieser John Keating in dem Film verkörpert, ist sehr stark beeinflusst offensichtlich von so reformpädagogischen Konzepten, wo es auch darum geht, dass der Lehrer eben nicht eine Sachautorität verkörpern soll, sondern Freund der Schüler sein soll, dass er mit ihnen Abenteuer erlebt, sie animiert, also wirklich eher so eine Art Animateur, Motivationstrainer, der sich ihnen emotional zuwendet. Und die ganze Reformpädagogik zielt eigentlich auf Liquidierung dieser Sachautorität des Lehrers, die dann immer vorschnell in einem Fehlschluss von Autoritätskritik sozusagen als überhaupt Verkörperung von Autorität, schlechter Autorität überhaupt angesehen wird. Man nimmt also nicht wahr, dass Sachautorität in gewissem Sinne, also in dem Sinne, dass ich eigentlich gar nichts lernen kann, ohne dass da irgendjemand ist, der vielleicht in gewissen Dingen mehr weiß als ich und mit dem ich mich messen und auseinandersetzen muss, dass das notwendig ist, auch um diese Autorität dann in Frage zu stellen und darüber hinaus zu wachsen, wird nicht mehr gesehen, sondern die Autorität, die in der Sachautorität verkörpert wird und den Schülern entgegentritt, soll abgeschafft werden zugunsten eben dieser Freundschaft eigentlich. In der Reformpädagogik nennen sich die Lehrer ja richtig Freunde. Das sind, die leben ja auch in so Gruppen da miteinander zusammen. Und mir scheint das, und das ist nun auch interessant, darauf komme ich gleich noch, im Blick auf den Bildungsbegriff, dass so neuere Entwicklungen in der Pädagogik, vor allem in der Schule, eigentlich genau diese reformpädagogischen Vorstellungen, die früher ja eher marginalisiert waren und also wirklich selbst einen Außenseiterstatus hatten, in gewisser Weise als Norm setzen. Das kann man daran sehen, dass die Kritik, die früher also so Kernbestandteil der antiautoritären Bewegung war, am Frontalunterricht, nicht der Name ist ja schon irgendwie bezeichnend, inzwischen selber in der pädagogischen Diskussion immer mehr aufgenommen wird und dass man sagt, das ist tatsächlich wichtig, dass wir diesen Frontalunterricht auflösen zugunsten der Arbeit in Teams, also diese Gruppenarbeit, die früher vorgegeben wurde als Alternative zum angeblich autoritären Frontalunterricht, der eben eigentlich sozusagen die Kommunikationsform ist, die diesem Verhältnis zur Sachautorität entspricht. Da besteht inzwischen Konsens, dass man stattdessen eher so ein Teamkonzept fahren muss. Das ist inzwischen eigentlich offizielle Schul- und Erziehungspolitik überhaupt. Ein zweiter Punkt, der in letzter Zeit diskutiert wurde, sind die sogenannten Kopfnoten, die man auch, wo eigentlich auch immer stärker die Tendenz auf breiter Basis besteht, dass man das reduziert, ob man das nicht womöglich ganz ersetzt durch verbale Einschätzungen, wie später dann in den Zeugnissen, die man für berufliche Tätigkeiten erwirbt. Und in diesem Affekt gegen die Kopfnoten lebt natürlich der Affekt gegen die abstrakte Vergleichung, also irgendwie gegen dieses Konkurrenzprinzip, nicht, dass man nicht haben will, dass man aber natürlich nicht abschaffen kann, weil die abstrakten Noten, also die Benotung mit, durch eine Zahl sozusagen eine Vergleichbarkeit herstellt, die vielleicht irgendwie was Fiktives hat, aber trotzdem relativ eins zu eins dieses Prinzip der Abstraktion, der Konkurrenz irgendwie verkörpert und ausdrückt. Das will man tilgen, aber natürlich kann man die Konkurrenz, kann man das Prinzip selber nicht abschaffen. Deswegen kaschiert man das dann mit diesen persönlichen Bewertungen, die, wie jeder vielleicht aus eigener Erfahrung auch aus der Schule weiß, ja keineswegs irgendwie unproblematischer oder harmloser sind als Kopfnoten, sondern dem Individuum teilweise viel näher treten können als diese Zahlen. Das ist der zweite Punkt. Das ist eigentlich auch eine frühe außenseiterische Forderung, die heute viel Zustimmung genießt. Und der dritte Punkt, der diese verschiedenen Sachen zusammenfasst, die ich jetzt auch an dem Film dargestellt habe, den könnte man unter der Überschrift vom Wissen zum Erlebnis zusammenfassen. Und das ist nun wirklich interessant im Blick auf den Bildungsbegriff, der mittlerweile setzt sich in der Pädagogik im weitesten Sinne, vor allem an den Schulen, aber auch schon darüber hinaus, eben die Überzeugung durch, dass diese sogenannte Wissensgesellschaft, wie die alte Phrase hieß, eigentlich überholt ist und dass Unterricht auf keinen Fall sich irgendwie reduzieren oder nicht nur reduzieren darf, sondern dass eigentlich Abschied nehmen muss von dieser Wissensvermittlung. Also Wissensvermittlung wird als was Obsoletes, nicht nur Autoritäres, sondern auch irgendwie Unpraktisches, Altbackenes, als ein Hindernis tendenziell wahrgenommen. Stattdessen gibt es jetzt in der Pädagogik Konzepte wie die sogenannte erlebniszentrierte Jungenpädagogik, wo also in Schulen, nicht das zum Teil auch, das sind auch so reformpädagogische und Montessori-Schulen vor allem, aber auch andere schon, die das übernehmen, zum festen Curriculum gehört, dass also die Buben irgendwie, weil sie ja irgendwie wild sind und toben müssen, also dass es zum festen Bestandteil gehört, dass man irgendwie Abenteuerreisen macht, über irgendwelche Flüsse mit dem Kanu paddelt, Zeltlager aufschlagen muss oder Lagerfeuer anzünden. Dahinter steckt die Vorstellung, dass eben vor allem männliche Kinder, aber auch andere Kinder überhaupt, Menschen überhaupt eigentlich, sozusagen immer verhinderte Tiere sind, nicht? Da ist irgendwas in einem drin, was raus muss und man muss die auch mal toben lassen. Der Bildungsforscher Klaus Huchelmann beschwert sich mittlerweile darüber, dass es eigentlich eine Unverschämtheit sei, dass man im Unterricht stillsitzen muss und zuhören muss und so. Und dass das eigentlich erlaubt sein muss, herumzuzappeln, herumzubrüllen und so, weil Aggressivität auch produktiv ist. Und das alles läuft unter erlebniszentrierte Pädagogik. Und das ist aber nur Symptom eben überhaupt für eigentlich auf breiter Front vorgenommenen Abschied von der Überzeugung, dass Bildung irgendwie, also Erziehung und Bildung primär erstmal was mit Wissensvermittlung und dann mit Selbstreflexion zu tun hat, also, sondern dass es geht eigentlich eher um eine Erziehung zu einem bestimmten Verhalten. Und das wird dann eben Erlebnis genannt. Und Wissen, alles was unter Wissen noch vor wenigen Jahren so eben unter dieser Phrase der Wissensgesellschaft aufgewertet wurde, wird eher als Ballast wahrgenommen. Angesichts dieser Verschiebung, die also tatsächlich, das ist jetzt hoffentlich ganz gut deutlich geworden, vieles, was so in der antiautoritären Pädagogik kritisch und wirklich aus einer Außenseiterposition gegen die bürgerliche Erziehung vorgebracht wurde, selbst zum Prinzip erhebt. Angesichts dessen verwundert es ja erstmal, dass überhaupt so viel positiv von Bildung die Rede ist, weil Bildung ja eigentlich noch mehr als Wissen, also ist ja eigentlich noch ein älterer Begriff als Wissen. Also Bildung assoziiert man ja nicht zu Unrecht eben mit dieser dem deutschen Bildungsbürgertum, also mit einer bestimmten literarischen Kultur auch, die dann im späten 19. Jahrhundert selbst eigentlich schon erstarrt und zu einem Fetisch geworden ist, auch mit sowas wie Universalgelehrsamkeit und sowas eigentlich ganz anachronistisch zu sein scheint erstmal. Und die Frage, die ich jetzt vielleicht auch heute nicht beantworten kann, aber auf deren Beantwortung die Sache irgendwie hinauslaufen könnte, ist eben, warum man dann überhaupt, was man dann eigentlich mit diesem Begriff noch haben will. Denn diese Bildung, das, was man mit dem Begriff normalerweise versteht, will ja offenbar gar keiner mehr. Und eigentlich ist das in Verbindung so zum Mainstream in der Erziehungs- und Bildungspolitik eher ein Widerspruch, also ein merkwürdiger Anachronismus. Um das ein bisschen zu klären, muss man eben auf die Begriffsgeschichte des Bildungsbegriffs eingehen, den es tatsächlich in anderen Sprachen so nicht gibt. Also Education oder Education ist was anderes als Bildung im Deutschen, ne? Also Bildung steht von vornherein, und das ist, glaube ich, auch für diese ganzen Bildungsstreikgeschichten wichtig, implizit ja in einem Gegensatz zur Ausbildung, nicht? Und damit wird, und das ist eigentlich auch ein sehr alter, traditionalistischer Zug, eine bestimmte europäische Vorstellung, eigentlich schon genuin deutsche Vorstellung von Bildung auch als was Zweckfreiem und so, ins Spiel gebracht gegen diese Form von Ausbildung, von pragmatischer eigentlich Zurichtung der Individuen zum Funktionieren auf dem Arbeitsmarkt, das, was man eben als Ausbildung normalerweise fasst und was im angloamerikanischen Raum in gewissem Sinne tatsächlich viel wichtiger genommen wird als das, was bei uns Bildung heißt. Also implizit steckt in diesem Begriff immer schon erstens eigentlich ein gewisser Anti-Amerikanismus drin und zweitens eben, und das hängt ja zusammen, die Wendung gegen die Ausrichtung auf bloße Zwecke, also gegen pragmatischen Erwerb von bloßen Fähigkeiten und so, das, was man bei uns eben eher abwertend Ausbildung, Einarbeitung oder so in den Beruf nennt. Das ist aber nicht immer so also gewesen. Man kann in den Schriften von Humboldt sehen und überhaupt in der ganzen romantischen Philosophie auch noch, Das betrifft jetzt den Gegensatz des Bildungsbegriffs auch zum Begriff des Geistes, der im Titel des Vortrags anklingt, dass da Bildung in einem viel fundamentaleren Sinn eigentlich sozusagen als Bildung des Individuums verstanden wird. Das ist eben eigentlich noch überhaupt nicht bildungsbürgerlich, das kommt später, sondern Bildung als Individuation. Und Wissenserwerb ist eigentlich nur eine Stufe, eine eher sozusagen frühe Stufe dabei, sondern Bildung wird gesetzt, also verstanden als Prozess der Selbstreflexion und gleichzeitig der Individuation, in der das Individuum, in dem es Bildung sich aneignet, eben sich sozusagen auch abgrenzt, absetzt und individuiert von allem anderen und sich als Besonderes erkennen lernt. Also Humboldt unterscheidet noch sehr stark die Schule in der Hinsicht von der Universität, weil die Schule das ist, wo man es, wie er das nennt, mit abgemachten Kenntnissen und Fakten zu tun hat, also sozusagen mit Wissen, was geronnen ist zum Faktum, zu irgendwie was Abgemachtem, also was, worüber nicht mehr gestritten wird und was man einfach lernen muss. Während die Universität, und deswegen schreibt ja nur der Universität eigentlich in einem engeren Sinne bildende Fähigkeit zu, eben nicht mit Abgemachtem zu tun hat, sondern während es da darum geht, dass tatsächlich, das ist bei Humboldt ähnlich formuliert, fast wie bei Adam Smith mit den Marktkräften, also dass sozusagen die in dem freien, gleichberechtigten sich messen an anderen und in der freien Diskussion überhaupt erst so etwas wie eine Selbstreflexion entsteht, die ohne den Einzelnen nicht möglich wäre, die aber auch wiederum der Einzelne selber nur in der Kommunikation leisten kann. Das ist diese Vorstellung der Einheit von Forschung und Lehre und der Gemeinschaft von Forschenden und Lernenden bei Humboldt, in der auch die recht moderne und kritische Auffassung steckt, dass eben der Lehrer eigentlich ohne seinen Schüler auch nicht sein kann, dass also die Schüler einerseits natürlich nicht, also sozusagen im Blick auf diese Sachautorität natürlich irgendwie dem Lehrer erstmal unterlegen sind, gerade dadurch aber auch den Lehrer dazu bringen, Dinge zu formulieren, die er ohne die Fragen der Schüler gar nicht formulieren könnte. Also das ist wirklich als ein dialektischer Prozess, als eine wechselseitige Auseinandersetzung zu sehen, die dann eben nicht nur eine neue Form von Wissen, die dann wieder reflektiert werden kann, hervorbringt, sondern in der die Einzelnen sich individuieren. Dieser Begriff von Bildung, der eigentlich aber wirklich ein genuin romantischer ist und noch überhaupt nicht im Gegensatz steht zum Begriff des Geistes, sondern eher Medium sozusagen der Selbstreflexion des Geistes ist, kommt dann im Laufe des 19. Jahrhunderts eben immer mehr herunter im Zuge des Bildungs, also des Bildungsbürgertums, zu der Auffassung von Bildung eigentlich als Korrelat zu Besitz, also zu Grundeigentum, oder dass das aufgefasst wird als irgendetwas, als ein innerer Besitz eigentlich, den man erwirbt und sich nicht wieder nehmen lässt. Und das kann man etwa im späteren 19. Jahrhundert so an populären Phänomenen beobachten, wie etwa eben der Entstehung des Büchmann, also dieses Lexikons mit Dichterzitaten, geflügelte Worte heißt das, ne? Wo also sozusagen aus verschiedensten Büchern die meistzitierten Zitate zusammengetragen werden und eigentlich so eine Art Phrasenlexikon für den Bildungsbürger erstellt wird. Also da an diesem Büchmann kann man gut sehen, wie eigentlich Bildung selber zur Prätension ihrer selbst gerinnt, völlig verdinglicht wird und als etwas, was selber gar nicht mehr lebendig ist, sondern nur noch irgendwie sowas wie Bildung bedeutet, ohne dass man das überhaupt noch hat. Was jetzt wichtig ist für die weitere Entwicklung des Begriffs der Bildung und was dafür auch was besonders problematisch daran ist, ist, dass dann so um die Jahrhundertwende eben mit der Lebensphilosophie eigentlich ein immer stärkerer Gegensatz in der deutschen Tradition entsteht zwischen Bildung und Geist. Also der Titel des Vortrags ist eine Anspielung auf das Buch von Ludwig Klages, Der Geist als Widersacher der Seele. Seele ist natürlich nicht Bildung, aber in diesem Buch kann man exemplarisch sehen, und das, deswegen ist es wichtig für das, was ich hier sagen will, dass in dieser Zeit der Geist eigentlich als feindliches Prinzip, als zersetzendes Prinzip zunehmend betrachtet wird. Und das ist nun wirklich insofern auch genuin deutsche Entwicklung, als das unmittelbar zusammenhängt mit auch so einer dem Aufkommen der modernen Form des Antisemitismus. Also Geist wird identifiziert mit Wurzellosigkeit, Bodenlosigkeit, mit all dem, was dann auf den Juden dem Juden zugeschrieben wird und als zu exorzieren, als nicht autochton, als Fremdkörper, als zu Tilgnis gesetzt wird. Das entwickelt sich alles im Zuge der Lebensphilosophie und auch dieses merkwürdigen, eigentlich unindividuellen Begriffs des Lebens, der eben von Leuten wie Klages und anderen konstruiert wird. Also Leben nicht als individuelles Leben, sondern als Lebensstrom irgendwie. Also organizistisch, als irgendwie als etwas, wo die Individuen eigentlich nur Punkte sind, die auftauchen und wieder verschwinden. Welche Implikationen das hat, kann man ganz gut auch vor allem an der Zeittheorie von Bergson sehen, wo auch, also etwa auch in dem Buch über das Lachen bei Bergson, da bestimmt er als komisch eigentlich die Momente, wo Technik, wo das Moment des Mechanischen, des Automatischen, den Lebensstrom durchbricht, also wo das konterkariert. Und er interpretiert das Lachen so, dass eigentlich dieses Moment des Mechanismus durch das Lachen besiegt wird, und das Lachen ist sozusagen selbst der Lebensstrom, der sich wendet gegen das Mechanische, was einbrechen will in das Organische. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass auch dieser Begriff der Maschinerie, der etwa auch in der romantischen Philosophie vorkommt, der in Bezug auf den Staatsapparat und so, also diese Maschinenmetaphorik ist ja schon in der Romantik virulent, der aber in der Romantik immer noch, zumindest wo in der Romantik immer noch mitklingt, die ursprüngliche Bedeutung aus dem 18. Jahrhundert von Maschine als irgendwie ein in sich geschlossener, sinnvoller Zusammenhang, also gar nicht Gegensatz zum Organischen, der wird im Zuge der Lebensphilosophie eigentlich wirklich sozusagen in Opposition gesetzt zum Organismus. Und in diesem Kontext wird dann eben der Geist eigentlich als nicht etwa als das begriffen, wie in der Romantik, zumindest in der Frühromantik noch, was sozusagen irgendwie in Zusammenhang gebracht wird mit diesem Bildungsprozess als Individuationsprozess, sondern als ein feindliches, zu tilgendes Prinzip. Und in diesem Kontext hat sich eben Bildung, auch in diesem bildungsbürgerlichen Sinn eigentlich in der deutschen Tradition herausgebildet als das, was sozusagen als was unverlierbar jeder in sich trägt, so eine Art irgendwie autochtone Vorstellung, was gar nichts mehr mit Selbstreflexion über sich selbst hinauswachsen oder Transzendenz zu tun hat, sondern etwas, was verteidigt werden muss, sozusagen gegen den Geist. Ne? Also das kann man am frühen, so um die Jahrhundertwende, so im frühen 20. Jahrhundert sehr gut sehen, an der Kritik auch des Feuilletonismus und so. Feuilletonisten, Journalisten, Kritiker galten ja auch sozusagen als Vertreter des Geistes, in dieser Kritik, in dieser Zeit wird auch der Begriff geistvoll eigentlich zu einem Schimpfwort. Also wer geistvoll ist, der ist ungebildet. Ne? Geistvoll sind sozusagen leichtlebige, leichtfüßige Menschen, die eigentlich gar nicht wirklich etwas, gar eben nichts haben. Also die keine Charakterbildung besitzen, sondern irgendwie alles Mögliche machen können, schauspielerisch talentiert sind, sich an alle möglichen Situationen anschmiegen und anpassen können. Das wird da geistvoll genannt. Und in dem Sinne wird zum Beispiel dann eben der Feuilletonismus als bloß geistvoll verunglimpft gegenüber der echten Bildung. Also das jetzt vielleicht mal so als historische Skizze, um zu zeigen, dass dieser Bildung, also wie dieser Bildungsbegriff von einem Terminus, der also zumindest schillernd und keineswegs geistesfeindlich in diesem Sinne gemeint war im 18. und frühen 19. Jahrhundert, also zunehmend zu so einem Fetisch, also eigentlich zum Gegenbegriff zu Geist geworden ist. Merkwürdig ist nun aber, dass heute dieser Begriff eben in einem Zusammenhang aufkommt, wo man den Eindruck hat, dass das eigentlich, dass diese ganzen Implikationen, die ich jetzt angedeutet habe, da ja gar nicht mitschwingen. Sondern die Studenten, die jetzt Bildung fordern, verlangen ja Kritik, Selbstreflexion, kritisches Bewusstsein. Nicht? Also in einem Interview, was zu dem letzten Bildungsstreik irgendwie in der Konkret erschienen ist mit Schülern und Studenten, fallen sogar richtig Sätze wie, wir haben ein Recht auf kritische Bildung. Wir wollen Mündigkeit. Also Mündigkeit wird sozusagen als etwas begriffen, womit mich die Universität beliefert. Ne? Also dieses ganze Moment der Kritik wird sozusagen selbst wieder verdinglicht und als eine Art Dienstleistung eingefordert von der Universität. Also ich will sozusagen die Möglichkeiten geboten bekommen, hier kritisch denken zu lernen. Ne? Und das ist tatsächlich eine grundlegende Veränderung irgendwie gegenüber diesem traditionellen Bildungsbegriff, wo man sich fragt, warum dann eigentlich noch von Bildung gesprochen wird. Ich denke, man kann das gut an dieser Rede von Mündigkeit zeigen, nicht? Also dieses Adorno-Büchlein Erziehung zur Mündigkeit ist ja leider, gehört leider so zu den Titeln, die irgendwie relativ früh sowieso zu einer Phrase geworden sind, nicht? Also das klang schon damals, auch dann so in den späten 60er Jahren, immer ging den Leuten sehr leicht über die Lippen, diese Rede von der Mündigkeit. Und mittlerweile fordern das ja Politiker, nicht? Also Schawan oder Schröder oder so sagen ja richtig, also wir brauchen mündige Individuen. Ne? Also Mündigkeit ist inzwischen eigentlich selbst zu einem Prinzip, irgendwie zu einem konformistischen Prinzip geworden. Und das hat, glaube ich, eben damit zu tun, dass das, was man eigentlich will, wenn man Bildung einfordert, und das ist ja eigentlich das Rätsel, warum fordert man das? Also das ist ja eigentlich eher was man sich selber nehmen muss, also womit man selber klarkommen muss und was man nicht von der Institution einfordern kann, dass damit eigentlich gemeint ist, eine bestimmte Art von Selbsttechnologie, die man erwerben möchte. Also wir wollen die Möglichkeit bekommen, uns gesellschaftskonform selbst zuzurichten, so wie das jetzt von uns verlangt wird. Wirklich in so einem Do-it-yourself-Sinne. Ne? Und weil das von uns sowieso gefordert wird, nicht ständig selbst in Fragestellung, selbst eben genau diese Form von Mündigkeit, wollen wir irgendwie, dass man uns die Möglichkeit gibt, das zu machen. Also irgendwie wird Mündigkeit selber zu so einem Bestandteil von der Selbsttechnologie, die man unbedingt glaubt, erwerben zu müssen und erlernen zu müssen, um überleben zu können. Also so klingt das jedenfalls in diesen Forderungen, dass das auch eine gewaltige Verdrängung der realen Ohnmacht dahinter steht. nämlich genau von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Nicht in den 70er Jahren gab es in einem alten Kursbuch mal einen Essay, der den Titel hatte Emanzipation macht Angst. Weil es ein wirklich interessanter Text ist, weil er dieses auch inzwischen zu Tode gerittene Gerede von emanzipatorisch und Emanzipation mal wirklich auf den Punkt bringt. Wenn man überhaupt emphatisch davon sprechen muss, dann muss man das eben in den Blick nehmen, dass das Angst macht, das vereinzelt, das bedroht einen, dass man es erstmal mit, das bedeutet Ohnmacht zunächst einmal. Diese Forderung macht Angst. Und gerade um gegen diese Angst sich abzudichten, darum scheint es zu gehen, wenn man jetzt sagt, wir wollen Bildung, wir wollen kritisches Bewusstsein oder irgendwie die Möglichkeit zu kritischem Wissen. Nicht, also da schwingen auch so diese alten Vorstellungen vom Herrschaftswissen mit. Also es gäbe sozusagen einfach ein Herrschaftswissen, was über die Institutionen vermittelt wird und ein minoritäres Wissen, was nicht vermittelt wird. Und wenn wir das kennenlernen, sozusagen, dann sind wir freier. Ne? Also diese ganze Rede vom Herrschaftswissen so in linken Kreisen war ja schon immer total phrasenhaft und unreflektiert. Und das scheint da zumindest auch, wenn die Leute das selber manchmal gar nicht kennen, mitzuschwingen. Das Einzige, was eigentlich von dieser Bildungsideologie so aus dem Idealismus und dann dem späten 19. Jahrhundert da zu bleiben scheint, denn der ganze Inhalt ist ja nicht mehr da, der ganze historische Kontext ist ja verloren gegangen und den will man auch gar nicht mehr haben. Also das Einzige, was fixiert wird, ist sozusagen, würde ich denken, der Wunsch nach Stabilität, nicht? Also dass das irgendwas sein muss, was mir Sicherheit gibt. Ne? Also genau diese Verdrängung von Ohnmacht, die Abwehr der Angst. Und um das in den Blick zu bekommen, und das scheint mir bei diesen ganzen Diskussionen um Bildung auch, darüber habe ich auch schon mal früher was gesagt, wirklich zu fehlen, müsste man vielleicht tatsächlich also einen eher psychoanalytischen Zugang suchen. Also sozusagen die psychoanalytisch die Möglichkeitsbedingungen versuchen zu beschreiben, wie man für sowas wie tatsächlich in einem emphatischen Sinn einen Bildungsprozess, was ist eigentlich die Voraussetzung davon und warum erodiert das? Also ich denke eigentlich, dass man nur auf dieser Ebene erklären kann, warum also solche Paradoxien, warum diese Bildungsstreikler eigentlich eben ganz genauso reden, wie die, gegen die sie sind, ne? Und warum die gleichen Leute, die das einfordern, sich dann im konkreten Zusammenhang unfähig sind, einen offenen, einen freien Objektbezug zu einem Gegenstand aufzubauen, sich mit einer Sache erstmal auseinanderzusetzen. Das sind, glaube ich, Dinge, die man sozusagen politisch oder so nicht hinreichend erklären kann, sondern dazu müsste man wirklich so, und dafür gibt es eben interessante Ansätze in der kritischen Theorie, sowas wie eine Psychoanalyse oder Naturgeschichte der Dummheit versuchen zu konstruieren, nicht? Also dieser wirklich sehr schöne letzte Abschnitt der Dialektik der Aufklärung, der zur Phylogenese der Dummheit heißt. Daran erklären Adorno und Horkheimer, eigentlich ist der Text, glaube ich, von Horkheimer, das ist auch für den Bildungsbegriff wirklich wichtig, dass Dummheit, da fassen Sie das so, dass Dummheit eigentlich ein Wundmal ist und erklären das mit dem Bild von dem, damit dass Intelligenz eigentlich, das Bild der Intelligenz ist das Horn der Schnecke mit dem tastenden Gesicht, wo also das Gesicht und das Organ, also der Geist auch und Körper sozusagen noch miteinander zu tun haben, das eine das andere unmittelbar fortsetzt. Und dass dieses Organ sozusagen, da haben Sie an dieses Bild, dass Dummheit sozusagen entsteht durch einen zu starken Widerstand. Wenn also das tastende Organ, das sich vorwärts tastet, an Widerstand stößt und verwundet wird, dann bleibt eine Narbe zurück und das ist Dummheit. Das ist erstmal natürlich nur ein Bild, aber das ist zumindest ein Bild, an dem man irgendwie das, was ich mit Naturgeschichte oder Psychoanalyse meine, irgendwie deutlich machen kann. Also diesen Zusammenhang auch zwischen Erkenntnis und Sinnlichkeit. Also dass Erkenntnisfähigkeit überhaupt nichts ist, was man nach Belieben erwerben kann, nach bestimmten Techniken. Und wenn ich halt irgendwie einen progressiven Pädagogen habe, dann lerne ich das besser, als wenn ich irgendjemanden anders habe. Sondern dass das einen subjektiven Impuls geben muss, also einen Objektbezug, dass da irgendwas stattfinden muss zwischen dem Subjekt und dem Gegenstand, was sich überhaupt nicht reglementieren lässt durch irgendwie die Rahmenbedingungen oder so. Und mir scheint tatsächlich das Problem bei diesen ganzen Bildungsstreiksachen zu sein, was nicht heißt, dass das prinzipiell schlecht wäre, ne? Dass aber nur über diese Rahmenbedingungen gesprochen wird, über Institutionen, über Kommunikationsformen, und dass man sich irgendwie viel zu wenig diese Frage stellt, unter welchen Bedingungen ist überhaupt Erkenntnis möglich? Und woran liegt das, dass es immer seltener ist, dass es überhaupt möglich ist? Und das ist, glaube ich, tatsächlich, also da müsste man ansetzen. Und darum habe ich das Ganze so ein bisschen aufgezogen anhand dieser Absorption so von Elementen der linken Pädagogik durch so die gegenwärtige Politik, weil man daran eben ganz gut sehen kann, dass ob das jetzt sozusagen politisch als links qualifiziert wird oder nicht oder so, dass das gar nicht der Punkt ist. Darum geht es nicht. Sondern man muss sozusagen wirklich auf einer viel fundamentaleren Ebene ansetzen. Und das kann man, glaube ich, nur, indem man in irgendeiner Weise sowas wie eine Psychoanalyse der Erkenntnis formuliert, überlegt, welche Bedingungen im Subjekt vorhanden sein müssen für sowas wie kritische Erkenntnis. Also Rückwendung aufs Subjekt und nicht Fetischisierung der Rahmenbedingungen der Institutionen und so. Ja, so viel erstmal. Danke.